Deutschlandfunk Soundcheck. Deutschlandfunk Soundcheck. Es geht auch hier in der zweiten Stunde um die britische Band The Fall. Das waren sie mit ihrer speziellen Version von Tamla Motowns Klassiker There's a Ghost in My House. Coverversionen von The Fall folgen keinem speziellen Gesetz. Genauso chaotisch und unberechenbar wie die Band selbst sind auch die Kriterien für die Auswahl der zu covernden Stücke. Ein absolutes Highlight in diesem Sinne ist sicher The Falls Coverversion von dem Disco-Klassiker Lost in Music. Le money, il sur le tableau. Il money, le money sur le tableau. Sir, the palace of excess leads to the palace of excess. I'm lost in music. Feel so alive. It's a long time long. I'm lost in music. It's a love-trauma. The breakouts and furnishments are pumps in the highway. And I heard a voice say, how they say, leads to road and all access. I lost the music. Caught in a trap. And there's no looking back. I lost the music. I feel so alive. I quit. um Marzahn zu fahren. I was the music. Are so cool. Bill is Dead vom Extricate-Album, einer der wenigen fast nur schönen Songs von The Fall. Es wird gemunkelt, dass dies die ersten Anzeichen der langen Depression waren, die folgte, als die Ehe zwischen Mark E. Smith und Brick Smith auseinanderbrach. Vermutungen über Vermutungen. Fakt ist, dass Mark E. Smith in den 90ern weitermachte, eine Drogenkarriere hinlegte und immer noch schaffte, weiter Platten rauszubringen, die erst noch entdeckt werden müssen. Beispiel das Album Shiftwork mit So What About It. What About It von The Fall. In den 90ern entwickelte The Fall ihren eigenen Sound. Den hatten sie zwar schon immer, aber die elektronische Komponente fand mehr und mehr Einzug in den Sound der Band, je nachdem, wer gerade am Keyboard war. Gut dokumentiert ist das auf dem 94er-Album Middle Class Revolt mit City Dweller. Vom Album Middle Class Revolt leider nicht City Dweller, sondern der Song Junkman, der alles andere war als elektronisch, nämlich richtig handgespielt. Das ist auch The Fall. Die absoluten Gegensätze auf einer CD. Als kleine Sensation unter Fall-Fans zählte 96 die plötzliche Rückkehr von Brick Smith in die Band. Die währte allerdings nicht allzu lange und wurde dann auch später von Mark E. Smith als ein Riesenfehler bezeichnet. Vom Album The Light User Syndrome, Cheatham Hill. Watch out, that boy who stopped up at the station. He must be on a mission of passion. Couldn't make out whether he was from Salford or Manchester. I and this London visitor had this to say. Cheat up. faithful. You wanna sell up, you wanna sell down, and some man really hurt you. There is no round. Then cheat 'em. Cheat 'em. You cheated. Well, Toyo, that boy, he stopped up at the station. He must be on a mission of passion. Stopped at the station was an excuse to get away from your wife for the evening. Couldn't make out whether he was from Salford or Manchester. And this London visitor had this to say: customized, intentional. Scratch my nice blue Merc. I won't need to go berserk. And a bus stopped off at the passion wagon. Nice we couldn't make out whether it was from Salford or Manchester. I need to go berserk. I am this London visitor had this to say. It was Dr. Box Lesser. Dr. Box Lesser. Cheer myself up. Put the radio on. Get the magazine out. And read about the essence of Tonga. Checklist. I never leave home without one. Sunglasses, I wear them all year round and seem to need them more often. It's a habit. Music, cassettes, CDs, 3 Palm Pilots. It's my lifeline. I think it's my PA's computer. She runs my diary and I download it. 4 Mobile phone. 5 Amex card. They made such a fuss about giving it to me, but I spent more time getting it turned down. I was in the realm of the essence of Tonga. Das geniale Dr. Bucks Letter vom 2000er Album The Unutterable. Der Taz hat Marky Smith im Interview erklärt, dass er genau um das Millennium herum bankrott war, obwohl sein Foto noch in so mancher Zeitung war. Fest steht, dass es eher die Negativschlagzeilen waren, die Smith in die Gazetten brachte. Schlägereien auf der Bühne bei Fall-Konzerten, Zusammenbrüche, Wüste, Pöbeleien, all das schien das Ende von The Fall anzukündigen. Aber hier zeigt sich der Kämpfer Marky Smith mit all seiner Resistenz gegenüber dem Rest der Welt und gleichzeitig mit seinem Hang zur Selbstzerstörung. Dem Gerücht, dass es eigentlich gar kein schlechtes Album von The Fall gibt, wirkt der Tiefpunkt You Are The Missing Winner von 2001 entgegen, bei dem alleine die Coverversion von Robert Johnson Bourgeois Town etwas Licht verbreitet. What do I see? A politician with kids doing the best for me. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois blues. Spread the news. Keep it down. A DJ gets on, sits up and sits like a clown. Bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I got the bourgeois blues. Spread the news all around. I got the bourgeois blues. The bourgeois town. Go to park, for fresh air. Look around, there's no police bars, a man with shaven hair. I got the bourgeois blues. I got the bourgeois blues. I'm in a bourgeois town. Spread the news all around. For mail, for letters for friends, and maybe checks. All I get is demand for a T-O-X check. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois city. Got the bourgeois blues, spread the news all around. Get on a train to get out of town. Sign up at the politician with his head down. Walk back streets for fresh air. I meet a journalist with no money to pay. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. Einigermaßen wiederhergestellt präsentieren sich The Fall im letzten Jahr mit neuem Album Country on the Click. Es ist unglaublich, hier klingen The Fall nach alten 80er-Tagen genauso wie im neuen Jahrtausend authentisch. Eine CD, die viele wohl erst entdecken müssen. Hören wir Mountain Energy. To me to get a mortgage, you need an income letter. I thought it was free. Patriotism is the last refuge, but now it's me. And water's flowing down the mountain, but a tree is blocking the water flowing. If you wanna catch us, you need a rod and a line. Sound of fish, water is flowing down the mountain, but a tree is blocking the water. To the car rental, they said to me, you need a logbook and a license. Son, water's flowing down the mountain, but a tree is blocking the water. Flowing Zeit für ein weiteres Stück vom Sampler Perverted by Mark E., auf dem internationale Bands im Geiste von The Fall musizieren. Zum Beispiel The Creeping Nobodies aus Toronto mit ihrer Version des Fall-Songs Wings. Games on me. My New House, The Fall vom 86er Album Northwest Gas. Hört man sich durch 30 Jahre The Fall, dann ist erstaunlich, wie viel in dieser Band steckt. Marky Smith hat zwar laufend seine Mitspieler gefeuert und angeheuert und damit fast einen Rekord aufgestellt, aber auch die verschiedenen Produzenten von Adrian Sherwood, man höre und staune, bis Rex Sargent haben dem Sound ihren Stempel aufgedrückt. Doch es bleibt immer wieder die Stimme und die Texte von Marky Smith und natürlich auch die wechselnden Gitarristen, die The Fall so einzigartig machen. Vom 93er Album The Infotainment Scan, hier ist das Stück It's a Curse. Who is that interesting hack over there? By gad, verily. Cracks, curse, dislikes, dislikes, but on the and am not unguilty of using it. Your toenails. You tone of everybody. Trying to bolt out of trying to get over Operation Mindfuck. I do not like your tone. It has ephemeral whinging aspects. It's a curse. It's a curse. Of using it. Waiting for you to trying to get out of trying to get out of waiting. They are waiting bitterly. To fall over, it's a curse. Down their long egg breath, cheap shaving lotion days. Their sandwiches stashed under their side seats. Their frog-like chins ready to burst. I tell ya, it's a curse. It's a burden. It's a curse. You're trying to get over bargain vampires and shops. I tell you, it's a curse. Your toenails. Your toenails. Trying to get out of. Trying to get out of. Curse, shafted over. It's a curse. I tell ya, it's a curse. It's a curse. It's a burden. That's burden. Operation. My fuck. Look back, boss. That's a curse. Back on the Wagner. All you really need is a good spot. It's a curse. Bolting and Vimto and Spangles were always crap. Regardless of the look back boss. denke, dass viele, die The Fall aus ihrer 80er-Periode kennen, die Band längst aus den Augen verloren haben. Dabei sind sie gerade jetzt wieder mit ihren aktuellen CDs The Unutterable und Country on a Click, The Fall, wieder in voller Entfaltung. Die sich wieder in voller Entfaltung zeigen. Für jeden, der sich für Underground-Musik interessiert, ist The Fall ein Muss und ein weiteres Studium von Mark E. Smith, Psyche gespiegelt. In vielen Interviews, die im Netz nachzulesen sind, verdichten die Vermutung, dass es noch lange nicht das Ende ist von The Fall und dass es auf jeden Fall noch weitergeht mit dieser Band. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen Titel des letzten Albums Country on a Click, The Fall mit Recovery Kit. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Deutschlandfunk.